Kundgabe 1024. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.07.1939. Wunder der Glaubensstärke und Kraft des Gebetes. Und ihr werdet der Welt bezeugen müssen, dass die Kraft Gottes durch euch wirket. Ihr werdet an ihrem Unglauben diese Kraft erproben. Und sie werden darüber in Verwunderung geraten. Doch es muss den Menschen bewiesen werden, dass die Macht hat, wer tief gläubig ist. Es muss ihnen gezeigt werden, das Wunder der Glaubensstärke und die Kraft des Gebetes. Es wird gebannt werden, das Leid, Kraft dieses Glaubens. Es wird gehorchen die Natur, dem also im Dienst der ewigen Gottheit Stehenden. Und es wird die Macht aus Gott denen gegenüber sich äußern, die aus weltlicher Macht gebieten wollen, zum Schaden der Gläubigen. Und alles dieses wird nötig sein, der gottabtrünnigen wegen. Wer die Gottheit sucht, wird darin ein Licht erblicken und Christus nachfolgen. Das heißt, sein Herz wird die Wahrheit erkennen und den Weg der Wahrheit gehen. Und um dieser Willen bedenket der Herr die Seinen auf Erden mit solcher Kraft. Und also wird größtes Verwundern sein über das ungewöhnliche Wirken der Menschen, durch die jedoch Gott selbst wirkt. Wenn ihr daher die Anweisung bekommt, nach Gottes Willen zu handeln, dann widersetzet euch nicht dem göttlichen Wort, denn es braucht der Herr seine Diener auf Erden, um sich den Menschen kundzutun. Glaubet vielmehr fest und unerschütterlich und befolgt in allem die Weisungen des göttlichen Heilands. Denn nur das vollgläubige Befolgen des göttlichen Willens löst auch die außergewöhnliche Kraft in euch aus. Ihr werdet Dinge vollbringen in diesem Glauben, die euch über euch selbst hinausheben, so ihr nur immer im Geist tätig bleibt. Vergesset nicht, dass der Herr selbst euch den Auftrag gibt, dass er von euch nicht mehr verlangt, als ihr erfüllen könnt. Und lasset euren Willen tatkräftig werden, auf das ihr ausführet, was euch aufgetragen wird. Und ohne Zögern schließet euch alle zusammen und wirket mit vereinter Kraft. Sprechet offen und zu jedermann und höret ihre Bitten, so diese auch irdischer Not gelten. Denn ihr sollt ihnen ja den Beweis liefern, dass der Vater im Himmel eine jegliche Bitte erfüllen kann, wenn es zum Vorteil eurer Seele dient. Wendet jeden Gedanken in irdischer Ruhepause dem göttlichen Heiland zu. Er lohnt euch eure Liebe und wird euch mit außergewöhnlicher Kraft bedenken, so ihr sein Wort im Munde führet und tätig seid zur Errettung irrender Seelen. Und es wird alle Beklommenheit von euch abfallen, und ihr werdet klar und verständlich den Menschen kundtun, was euch der Vater gebietet. Denn sein Wille wird euch lenken, so ihr ihm keinen Widerstand entgegensetzet. Amen.